Wien 2, Floßgasse 4. Wohnung von Jacques und Wilhelmine Pollack. Wohnung von Minna Adler. Jacques Pollack. Jacques, eigentlich Jakob Pollack, wurde 1872 in Budapest als Sohn des Kaufmanns Moritz Pollack geboren. Er studierte von 1889 bis 1893 Chemie an der Universität Wien. Nach seiner Promotion im Jahr 1893 arbeitete er als Volontär in der Liesinger Cotton- und Schafwollwarenindustrie. 1896 absolvierte er einen Studienaufenthalt bei Professor Gräbe in Genf und wurde noch im selben Jahr Assistent am Ersten Chemischen Institut in Wien, 1901 Privatdozent. Sein Fachgebiet waren die organischen Farbstoffe. 1908 wurde er außerordentlicher, 1920 ordentlicher Professor. Ab 1923 leitete er das Laboratorium für chemische Technologie an der Universität Wien. 1932 heiratete er im Alter von 60 Jahren die 32-jährige Wilhelmine Bloch. 1936 trat er in den Ruhestand. Nach dem sogenannten Anschluss 1938 wurde ihm von den Nationalsozialisten die Dozentur entzogen. 1942 wurden er und seine Frau nach Theresienstadt deportiert, wo er am 3. August starb. Wilhelmine starb am 7. September. Der Stein wurde auf Wunsch von Richard Ries, einem Verwandten von Jacques und Wilhelmine Pollack, gesetzt. Minna Adler. Nachdem ich, Claudia Schorner, Volksschullehrerin in Wien, im Jahre 2003 von dem Projekt A Letter to the Stars gehört habe, fragte ich meine Mutter, ob sie jemanden aus unserer Familie oder dem früheren Bekanntenkreis kenne, dessen ich mit meiner damals 4. Klasse gedenken könnte. Sie nannte mir einige Namen und unter anderem den ihrer Cousine 2. Grades, Minna Adler. Die Großmutter war Frau Bertha Stern, eine Schwester meines Großvaters, die einen Dr. Camille Kraus heiratete. Aus dieser Verbindung stammte Liesel Kraus, die einen Herrn Adler geheiratet hat. Aus dieser Ehe stammte Minna. Diese wohnte im Haus ihrer Familie in der Floßgasse und stammte aus dem ärmeren Teil der Familie. Sie verdiente sich ihr Geld als Französischlehrerin. Eine ihrer Schülerinnen war meine Mutter, der sie immer die Französisch-Hausübungen diktierte. Selbstverständlich wurde Minna Adler auch in das Haus meiner Großeltern in Altmünster am Traunsee zur Sommerfrische eingeladen. Das Bild zeigt sie, die Dame im Kostüm, mit meiner Großmutter, Frau Charlotte Freistattel, nach der Emigration nach London auf Frei umbenannt. Minna Adler wurde am 14.06.1942 nach Sobibor transportiert. Claudia Schorner.